Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ricky. Stefan, es ist Sonntagabend und normalerweise ist das immer die Zeit, wo bei mir so ein bisschen die Müdigkeit einsetzt, weil ich am Samstag in der Nacht zuvor praktisch irgendeine UFC-Veranstaltung geguckt habe. Das ist uns dieses Wochenende, ich weiß nicht, ich kann ja mal sagen, erspart geblieben. Und meins gar nicht böse. Aber nach dieser tollen Pay-Per-View-Veranstaltung letzter Woche, beziehungsweise nach diesem tollen Kampf, muss ich schon sagen, gefällt mir das, dass ich jetzt mal wieder eine Woche Pause habe und dann ab nächster Woche wieder voll durchstarten kann. Wie geht's dir eigentlich mit diesen UFC-freien Wochenenden? Ja, ich sehe das genauso wie du. Zwischendurch finde ich das mal wieder geil, so 3, 4, 5 Wochen am Stück die UFC zu haben, aber wenn du dann das ein oder andere Ding auch mal zu viel Langeweile dazwischen hattest, dann ist es ganz gut, wenn sich das alles mal so ein bisschen erholen und regenerieren kann. Das ist ein gewisses Überangebot, das, ich sag mal so, wenn die Qualität so wäre wie vor 3, 4 Jahren bei den Pay-Per-Views, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Aber das alte Lied ist natürlich, dass man mit mehr Events nicht unbedingt mehr Qualität bekommt. Und ja, gerade an so Doppelwochenenden ist dann schon viel Durchlauf dabei. Ich sag jetzt nicht, dass es alles schlecht ist oder dass viel davon schlecht ist, aber es ist halt viel Belangloses dabei und das ist dann etwas dröge, wenn man sich da so 2 7-Stunden-Veranstaltungen reinhaut. Also, ja, das kann schon mal ganz schön auf die Nüsse gehen, wie wir hier im Süden sagen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich nicht anfangen sollte, Fight Nights auszulassen. Also, dass man sich mehr wieder auf die Pay-Per-View-Events freut. Da ist ja auf jeden Fall immer irgendwie ein Brecher dabei. War ja bisher bei den Pay-Per-Views nie so, dass die komplett Langeweile waren. Aber irgendwie juckt es dann ja einen doch, wenn du wieder den nächsten UFC-Event hast. Und vor allem, ich habe ja auch den Fight Pass, das willst du ja dann auch dann ausnutzen. Ne? Erstens das mit diesem Fight Pass, ganz klar. Und bei mir ist es irgendwie so, ich habe immer Angst, was zu verpassen. Also ich habe mir zum Beispiel dieses Wochenende geschworen, ich gucke keinen Invicta, weil ich mir gedacht habe, nee, das nutze ich jetzt dieses Wochenende und nutze es als UFC-freies Wochenende oder als MMA-freies Wochenende. Und ja, dreimal darfst du raten, was ich heute Abend noch machen werde. Ich werde mir Invicta angucken, weil ich jetzt doch heiß drauf geworden bin. Das ist. Hast du übrigens die Weigh-ins gesehen? Dieses tolle Foto von Channel Knapp und Julie Catsey? Nee, gar nicht. Ich hab das bisher tatsächlich durchgehalten, dass ich dieses Wochenende MMA freigehalten habe. Ich meine, jetzt habe ich auch noch zu Hause ein bisschen was zu tun mit der Krankenfrau. Von daher war ich ganz froh, dass ich mich da nicht drum kümmern musste. Es war nämlich so, dass die Weigh-ins am Halloween-Freitag stattfanden. Ja. Und Channel Knapp hat sich als Dana White verkleidet. Ah ja, das Bild habe ich auch gesehen. Das Bild hast du gesehen, fand ich natürlich ziemlich geil. Und ja. Das ist auch übrigens gleich mal ein Thema, was ich hier letzte Woche so für mich so ein bisschen notiert habe. Und zwar, dir wird aufgefallen sein, dass Dana White und Conor McGregor, sag ich mal so, wird fast so weit gehen und behaupten, Kumpels sind. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass es sogar mit dem, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Wie heißt die beiden Brüder, denen die UFC gehört? Lorenzo Fertitta und Frank Fertitta. Ja, genau. Und wenn der Conor McGregor wieder von Onkel Frank spricht, dann habe ich ja das Gefühl, der ist ja Teil der UFC-Führungselite mittlerweile. Ja, der bookt seine Kämpfe selber, meinst du? Ja, so wirkt es so ein bisschen. Also zumindest der Umgang mit den dreien, der scheint ja echt wie unter Geschwistern zu sein mittlerweile. Oder unter guten Kumpels, wie du schon gesagt hast, ja. Ich frage mich eben auch, wie das auf die anderen Kämpfer so wirkt. Ich meine, hallo Mia, müsst ihr kurz Hallo sagen? Macht nichts. Das Kind hat geklingelt und entschuldigt sich bei ihrem Vater. Toll erzogen. Ja. Wie gesagt, wie das wohl auf die anderen Kämpfer so wirkt, die zum Beispiel so ein Cub Swanson. Wenn wir mal gleich mal beim Richtigen. So ein Cub Swanson, der jetzt gefühlt seit Jahren eigentlich mal einen Titelkampf bekommen soll. Gut, er hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, dass Chad Mendes seine zweite Chance noch bekommen sollte. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich hat man das Gefühl, dass die Führungsriege der UFC schon eher Bock hätte auf so ein Event zwischen Conor McGregor und Jose Aldo. Und dass Cub Swanson einfach so ein bisschen wie so ein Klotz am Bein jetzt noch mitgeschleift wird. Geht dir das auch so? Ich frage mich da an der Stelle, wie würde ich das handhaben? Wenn das wirklich ein cooler Typ ist, ne, und du mit dem halt abhängen willst und das trotzdem dein Mitarbeiter ist, ja, machst du dann den Schritt und sagst, hey du Connor, mit dir können wir leider nicht arbeiten oder dich können wir hier nicht im Flugzeug mitnehmen, du musst schon da privat anreisen? Ich glaube schon. Ich würde, also Man kann müsste ja mal, man eigentlich so machen. Ist ja schließlich der Mitarbeiter. Und du darauf würde ich hinaus, genau. Also man muss es ja eigentlich mal, oder man kann es einfach wirklich aufs Kleine runterbrechen. Wenn du ein Mittelständler bist und hast deine Firma und 3-4 Angestellte, dann könnte ich noch nachvollziehen, wenn du, sag ich mal, privat ab und zu was mit deinen Angestellten machst. Ab und zu heißt so, weiß ich, trinkst mal ein Bier nach Feierabend oder so. Aber dass du mit denen dann zu Messen fliegst und deine Kumpels da einlädst, also als deine Mitarbeiter, deine Kumpels dann da irgendwie ein tolles Hotel zahlst und so. Moment, fällt mir gerade auf, macht keinen Sinn, weil du benachteiligst ja dann niemanden anderen in deiner Firma, nimmst deine ganzen, das geht also. Okay, dann müsste man es nochmal anders machen. Du hast also eine größere Firma mit 50 Mitarbeitern, die alle eigentlich formal gleichgestellt sind. Glaube ich, da kommen wir der Sache schon näher. Und jetzt nimmst du dir zwei mit oder einen mit und der bekommt das Hotel von dir bezahlt, den Flug gezahlt. Nee, das kannst du nicht bringen als Chef. Nee, geht nicht. Nee, also ich finde es auch komisch, absolut. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wenn er echt ein cooler Typ ist, dann willst du vielleicht auch mit dem halt einen drauf machen gehen. Warum denn nicht? Ne? Einerseits ja, aber andererseits muss man sich natürlich auch fragen, so ein Dana White wird wahrscheinlich deutlich mehr coole Typen kennenlernen als wir beide, so in der Woche wahrscheinlich schon mehr als wir in unserem ganzen Leben. Und dann muss man sich vielleicht nicht unbedingt den raussuchen, der gerade sich mit den ganzen oder mit vielen anderen Fightern so ein bisschen verscherzt durch seine, ich sag mal so, Elefant im Porzellanladenart. Also ja, es ist schwierig. Ich habe die Frage ja auch Dennis Siever gestellt im Interview. Ja. Übrigens nachzuhören könnt ihr auf mmaradio.de/123 oder 123, je nachdem, wie ihr wollt. Aber die Zahlen bleiben gleich. Ja, die Frage habe ich ihm auch gestellt und er meinte ja, es ist ihm eigentlich scheißegal, aber er findet es auch ein bisschen merkwürdig, dass da die Freundschaft doch sehr weit geht, sagen wir mal so. Also, bin da ein bisschen skeptisch. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass das irgendwie auffällt. Und allein das finde ich, man könnte das ja sogar so machen, dass die 30 oder die 4 sich gut miteinander verstehen, aber dass man das dann nicht öffentlich raushängt. Ne? Aber du siehst ja bei Conor McGregor, jeder zweite Tweet hat irgendwie einen von denen mit drin. Ja. Das ist ja relativ einfach geregelt, ne? Dann sprichst du untereinander ab, ey, du pass auf, du kannst hier mitkommen, du kannst den ganzen Spaß mitmachen, aber lass uns das mal so flach wie möglich hier halten, dass das halt nicht irgendwie großartig auffällt. Ich glaube, dass Dana White aber auch ganz genau weiß, dass die Leute da so ein bisschen den Halt schieben, weil er hat neulich ein Foto auf Instagram hochgeladen, da stand auch irgendwie 3-2-1 Hate oder so und dann war das Bild mit Connor und ihm im Flieger und so. Ja. Glaube, das bekommt er schon mit, dass er da nicht ganz so beliebt ist. Oder, was heißt nicht so ganz so beliebt ist, sondern dass man das komisch findet. Aber guck mal, die Frage ist ja erstens die Öffentlichkeit, da ist das ja zweitrangig. Aber wie das dann unter den UFC-Kämpfern dann nochmal aufgepasst wird, das ist ja nochmal die zweite Sache. Da werden sich diverse Leute mit Sicherheit ihren Teil denken, glaube ich schon. Und bei einem dieser diversen Leute wären wir, wenn wir zum Beispiel den Namen Cub Swanson erwähnen, der hat nämlich, also man muss anders anfangen, nach dem Jose Aldo-Kampf haben viele sich gefragt, ist jetzt automatisch Cub Swanson gegen Frankie Edgar ein Number One Contender-Kampf, weil Conor McGregor trifft ja auf Dennis Siever und ist erstmal raus aus dem Rennen, jedenfalls bis dieser Kampf für ihn gewonnen wäre oder wird oder wie auch immer. Müssen wir mal abwarten, ob ihm das gelingt gegen Dennis Siever. Da können wir nochmal ein Fragezeichen dahinter machen. Aber Cub Swanson hat auf Twitter geschrieben, dass die UFC ihm garantiert hat, sollte er Frankie Edgar besiegen, bekommt er den Titelkampf gegen Jose Aldo. Und ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn ich sage, das ist dann auch mehr als verdient. Ja, absolut. Die Frage ist, wer kommt dann als nächstes? Weil es gibt ja auch noch einen Dennis Bermudez, den man ja auch immer so irgendwie so ein bisschen übersieht, der auch seit 8 oder seit 7 Kämpfen ungeschlagen ist, in den Rankings so ein bisschen vernachlässigt wird. Würdest du es auch so machen, dass wenn Cub Swanson gewinnt, bekommt er den Titelkampf und wenn Conor McGregor gegen Dennis Siever gewinnt, bekommt er den Kampf oder den Sieger aus diesem Kampf dann vor die Fäuste gesetzt. Würdest du es so machen oder würdest du sagen, erst abwarten, wie sich Dennis Siever gegen Conor McGregor verkauft oder andersrum und wie Dennis Bermudez seinen Kampf bestreitet? Ja, ich finde diese, wenn du vorher festsetzt, dass der eine aus dem Kampf dann Nummer 1 Herausforderer wird, und bei dem anderen, egal wie der Kampf ausgeht, der kriegt halt dann was anderes. Das wirkt immer komisch, wenn du im Vorhinein so, ja, die Bedingungen quasi festsetzt, die halt dann unterschiedlich sind. So ein Number-One-Contender-Kampf finde ich immer großartig. Weißt du, wenn zwei, die auch auf gleicher Höhe sind, wenn die quasi darum kämpfen können, Champion zu werden oder dann die Champion herauszufordern, das finde ich geil. Aber wenn es dann, ja, der eine kann sich dann quasi gegen den Schwächeren irgendwie durchsetzen, das finde ich irgendwie erstmal unangenehm. Nichtsdestotrotz, dass Conor McGregor quasi auf dem Weg zum Titelkampf ist, ich denke, das ist relativ offensichtlich. Und gleich mal konkrete Frage. Glaubst du, dass Conor Dennis Siver besiegen wird? Gute Frage. Ja, also erstmal, ich hoffe ja schon. Weil ich möchte, dass der Conor McGregor um den Titel kämpft. Ob der das so dominant wie bisher alle Kämpfe tun wird, das wage ich erstmal noch zu bezweifeln. Aber wir haben ja bei seinem letzten Kampf haben wir ja auch erst gedacht, okay, das ist jetzt die erste große Herausforderung und dann ist das Ding doch relativ schnell über die Bühne gegangen. Siehst du Dennis Siver als schwereren Gegner als Dustin Poirier oder weil also, ich habe so das Gefühl, ja. Bei Dustin Poirier hat er so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass Dustin Poirier auch sehr emotional mit in diesen Kampf gegangen ist. Und ich glaube, dass Dustin Poirier auch wirklich schwer daran zu knabbern hat, dass er jetzt gegen Conor McGregor verloren hat. Also einfach so für sich selber ist das eine große Niederlage gewesen. Und bei Dennis Siver habe ich einfach das Gefühl, der Typ, der nimmt halt jeden Kampf, wie er kommt, geht dann in den Kampf, versucht sein Bestmögliches. Und ich habe ja auch im Interview gesagt, er hat für mich zwei interessante Komponenten, die ich nicht außer Acht lassen kann. Erstens mal, er hat kein Glaskind oder so. Also das wird nicht reichen, ihn einmal zu treffen und dann ist das Ding durch. So wie es bei Diego Brandão und auch bei Dustin Poirier war. Das wird, glaube ich, nicht reichen bei Dennis Siver. Und zweitens mal hat er noch ein gutes Ground Game. Und das ist ja das Einzige, wo wir mal ein Fragezeichen dahinter machen können bei Conor McGregor. Weil da wissen wir eigentlich noch überhaupt nicht, wie er sich auf diesem UFC-Level schlagen kann. Ja, also ich hoffe ja einfach, dass es ein spannender Kampf wird. Das wäre das Größte für mich. Ne? Mir ist das ja dann relativ egal, was da hinten rausfällt. Hauptsache der Kampf wird super. Und von daher hoffe ich ja allein schon, dass der Dennis Siver ihm da einen vernünftigen Gegner bietet oder ein vernünftiger Gegner ist für Conor McGregor und den wirklich mal testet und den mal auch vielleicht mal jetzt über zwei oder drei Runden bringt und dass das ein spannender Kampf wird, den du dir gerne nochmal anguckst. Das hoffe ich auch. Ja. Und es wäre natürlich phänomenal, wenn Dennis Siver Conor McGregor besiegt. Natürlich entgeht uns dann vorerst mal ein anderer großer Kampf, aber ich glaube, für die UFC in Deutschland wäre Dennis Siver als Sieger über Conor McGregor für die nächste Fight Night in Deutschland, die dann wahrscheinlich im Mai stattfinden wird, das wäre natürlich ein richtig großer Aufhänger. Man könnte dann unter Umständen einen Top 5 Featherweight-Kampf sehen in Deutschland. Ja. Vielleicht kommt sogar dann so jemand wie Frankie Edgar mal nach Deutschland. Wer weiß es schon, aber das würde für uns deutsche Fans, glaube ich, sehr, sehr gut aussehen, wenn Dennis Siver das Ding holt, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, wir Deutschen können egal davon profitieren. Also es wäre natürlich noch geiler, wenn Dennis Siver gewinnt. Aber wenn Conor McGregor gewinnt, und zwar dann am besten noch spektakulär, dann können wir uns auch absolut ja auf die nächsten Kämpfe von ihm wieder weiter freuen. Das stimmt. Und dass der dann durch die Decke gepusht wird, das steht ja dann außer Zweifel. Win-win-Situation sozusagen. Ja. Am 18. Januar findet das Ganze statt. Und wenn wir schon dabei sind, es wurden ja noch andere großartige Kämpfe angekündigt für den 18. Januar. Übrigens, das ist ein Sonntag. Nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt zuhört, denkt, Mensch, das halte ich mir schon mal frei das Wochenende. Samstag, schön einen saufen, danach Conor McGregor gegen Dennis Siver gucken. Nein, das Ganze findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Und zwar hat das mit irgendwelchen, ich glaube, Baseball-Endspielen zu tun, die da auch noch sind. Also das ist ein richtig wichtiger Tag für die UFC, denn bei Fox Sports One läuft davor, ich glaube, es ist ein Baseball-Finale oder sowas. Und das wird relativ viele Zuschauer haben. Und man erhofft sich praktisch, dass dann die Fight Night, die danach stattfindet, so ein bisschen Schwall mitnehmen kann. Und das wiederum ist natürlich auch gut für Conor und für Dennis Siver, dass sie bei so einem wichtigen Event als Headliner eingesetzt werden. Also ist ja auch nochmal so eine kleine Wertschätzung in Richtung Dennis Siver. Ja, sehr geil. Ich habe mich schon gefragt, warum die Fight Night in Boston so geil bestückt wird. Und das macht ja dann absolut Sinn, dass sie anfangen, da das ein bisschen spektakulärer aufzuziehen, wenn die wissen, da sind ein paar mehr Zuschauer diesmal dabei. Das Problem könnte natürlich nur sein, dass so ein Baseballspiel, ich hoffe, es ist Baseball, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber es ist irgendein Finale in irgendeiner Sportart. Aber wenn es Baseball ist, das kann natürlich auch relativ lange gehen und ob dann der ein oder andere da wirklich noch das Sitzfleisch hat und sich noch eine UFC-Veranstaltung danach mit antut, das könnte natürlich auch nach hinten losgehen. Müssen wir mal abwarten. Aber prinzipiell, ich habe kein Problem damit und es wird einen prominenten Spot haben in der UFC und oder bei Fox Sports One, so muss man sagen. Und das allein finde ich schon mal gut. Jetzt aber ganz kurz zu den anderen Kämpfen, die noch bekannt gegeben wurden. Benson Henderson gegen Eddie Alvarez. Also auch hier absoluter Top-Contender-Fight. Bei Benson Henderson wird es mit Sicherheit nicht so sein, dass wenn er den Kampf gewinnt, dass er gleich wieder um den Titel mitsprechen kann. Aber für beide ist es natürlich ein richtungsweisender Kampf, Benson Henderson gegen Eddie Alvarez. Nur noch mal kurz, um das ins Gedächtnis zu rufen. Eddie Alvarez hat seinen ersten Kampf in der UFC gegen Donald Cerrone verloren, kam mit 4 Vorschusslorbeeren in die UFC und konnte dann nicht ganz überzeugen. Und Benson Henderson mit der Upset-Niederlage gegen Dos Anjos ja. War es, genau. Also beide kommen aus einer Niederlage und beide, ich denke mal, da gibst du mir recht, müssen versuchen, diesen Kampf zu gewinnen, um halt einfach wieder die Richtung vorzugeben, und die Richtung kann nur lauten Titelkampf. Ja, absolut. Ich finde, den Eddie Alvarez, den mochte ich ja sehr. Ich fand den Kampf gegen Cowboy Cerrone auch hammergut. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und dem wünsche ich ja schon, dass der eine gute Karriere da in der UFC hinlegen kann. Also auf jeden Fall, ich finde ihn auch wirklich stark, habe mir schon zu Bellator-Zeiten ab und zu mal ein paar YouTube-Videos von denen angeguckt, weil ich die Interviews immer ganz interessant fand. Und ich habe auf diesen Kampf tierisch Lust. Ich frage mich natürlich, wie geht's weiter mit Benson Henderson? Ich erinnere mich daran, dass sein Trainer war es, glaube ich, mal gesagt hat, dass Benson mit dem Gedanken spielt, eine Gewichtsklasse nach oben zu gehen, weil es für ihn natürlich schwierig ist, aktuell in der UFC einen Titelkampf zu bekommen. Müssen wir mit Sicherheit auch mal abwarten, was jetzt mit Anthony Pettis so passiert. Wenn der natürlich den Titel gewinnt, dann haben wir wieder eine neue Paarung unter Umständen. Melendez gegen Benson Henderson ist ja auch so ein Kampf gewesen, der sehr, sehr umstritten war. Vielleicht kann man da doch nochmal ein Rematch irgendwie bekommen, wenn man Benson Henderson heißt. Also für ihn mit Sicherheit nochmal ein ganz, ganz wichtiger Kampf. Ich glaube, wenn er den verliert, geht er wirklich eine Gewichtsklasse hoch. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Mir ist der Benson Henderson ja relativ egal, ne? Also ich weiß, dass ich da bei euch oder bei jemandem bei euch auch negative Gefühle wecke, aber das, der kann mich mal. Das ist ja, der war für mich nie ein richtiger Champion. So, also er hat, ich möchte ihn nicht kleinreden, er hat schon gute Kämpfe gezeigt und ja, aber diese Decision-Geschichten, ja, die wirklich immer sehr fragwürdig waren und ja, es hat für mich das Dominante gefehlt und ich weiß auch nicht, ich konnte mit dem auch nicht so richtig was anfangen. Ich kann ihn natürlich wertschätzen als Kämpfer, aber er klickt bei mir auch nicht so richtig, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Genau so sehe ich das auch. Also als Kämpfer macht er auf jeden Fall Spaß, aber das ist genau das, was du sagst, das klickt nicht. Das ist irgendwie, das macht keinen Spaß, dem, ja. Also ich möchte, man kann ihn nicht so richtig auf die Seite stellen von ihm, weil er mich emotional nicht anfasst. Ja, so, ja, kann ich mal sagen. Ja. ein weiterer Kampf, der interessant werden könnte, ist Kostas Philippou gegen Uriah Hall. Uriah Hall ist jedem bekannt aus der Ultimate Fighter Staffel mit Jael Sonnen und John Jones. Dann kam er in die UFC und hatte so ein bisschen ein mentales Problem, dass er immer gegen Leute kämpfen musste, die er auch persönlich ganz nett findet, und da kann er einfach nicht sein volles Potenzial abrufen. Dann hat er sich so ein bisschen wieder gefangen, Uriah Hall, und ist jetzt in der richtigen Spur, möchte ich mal sagen. 2-2 ist er, glaube ich, zurzeit in der UFC. Sollte diesen Kampf gegen Kostas Philippou dringend gewinnen, glaube ich, um einfach ja ein Statement zu setzen. Und andersrum, Kostas Philippou, ich weiß nicht so richtig, mit dem kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Dennoch, ich finde diesen Kampf interessant und ich glaube, dass Uriah Hall da eine gute Chance hat zu gewinnen. Wie siehst du es? Ja, also ich, bei dem Uriah Hall ist es zum Beispiel ganz anders als im Gegensatz zu Benson Henderson. Obwohl der ja bisher noch nicht so die Leistung gebracht hat, ist der total sympathisch und dem wünsche ich zum Beispiel eher, dass der da den einen oder anderen nochmal so spektakulär weghaut, wie er es zu euch mit Fighter Staffel gezeigt hat. Ja, das war Wahnsinn. Ja. Das muss man nochmal sagen. Und bei Kostas Philippou, der hat gegen Francis Carmont verloren, gegen Luke Rockhold verloren und dann hat er schon so auch mal in einem Interview gesagt, dass er schon so ein bisschen an sich selber gezweifelt hat und hat dann eine starke Performance gezeigt gegen Lawrence Larkin. Muss man mal abwarten. Also so richtig kann ich ihn aktuell nicht einschätzen, ob er wirklich wieder zur alter Stärke zurückgefunden hat oder ob das nur so ein Zufallsprodukt war, der Sieg gegen Larkin. Und Uriah Hall wird mit Sicherheit jetzt eine richtige Standortbestimmung sein für ihn. Und ja, müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich hoffe mir natürlich, dass oder ich wünsche mir natürlich, dass Uriah Hall den Kampf gewinnt. Und ein weiterer Kampf, der interessant werden könnte, ist Jorge Masvidal gegen Norman Park. Norman Park hast du ja live bewundern dürfen in Dublin, ist ein unterhaltsamer Kämpfer, der Gas gibt und eigentlich, wie gesagt, für unterhaltsame Kämpfe steht. Andersrum, Jorge Masvidal kämpft nicht langweilig, also das ist jetzt keiner, der viel Ground Game und so zeigt, aber der hat so einen relativ langweiligen Boxing-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Er zeigt schon gute Kämpfe, aber auch da ist nicht so, dass ich mich wahnsinnig auf Jorge Masvidal-Kämpfe freue, aber der Kampf an sich macht viel Sinn und ist auch wieder ein Fingerzeig, wo es für beide in Zukunft hingehen wird. Ja, es ist für mich aber auch erstmal für den, ich sag mal, emotional uninteressant. Das kann gut ein richtig geiler Kampf werden, aber das ist nichts, wo ich mich jetzt großartig drauf freue. Ich bezweifle es. Ich glaube, dass Masvidal das Ding via Decision gewinnt, also dass er das wieder so, wie soll man das eigentlich nennen? Es ist halt einfach, ja, es ist halt, dass seine Kämpfe, ich erinnere mich an diesen James Krause-Kampf bei 178 war das. Das war ein ganz komischer Kampf. Der war nicht wirklich schlecht, aber auch es passierte halt nicht viel. Ja. Also es ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weißt ja, du? Das ist und wenn, auch zu Recht. Genau, das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn mir der Name nichts sagt oder selbst wenn der Name mir was sagt und ich dann aber nicht mich daran erinnern kann, was der denn zuletzt gezeigt hat, dann ist das schon wieder so, ja gut. Ich verstehe, was du meinst. Ich freue mich dann, den Event zu gucken und der darf dann auch gerne sich wieder beweisen, aber das ist nichts, wo ich jetzt drauf hinfieber, ne? Nee, das glaube ich. Also es ist bei mir jetzt auch nicht so, aber ich freue mich trotzdem, dass zwei bekannte Kämpfer natürlich auf dieser Fight Night Card noch mit vertreten sind. Wenn man überlegt, was man sonst dann so bekommt bei einer Fight Night, ja, ist das schon nicht schlecht. Wenn wir schon bei Fight Announcements sind, Donald Cerrone gegen Miles Jury wurde noch bekannt gegeben, findet statt bei UFC 182, ist der Co-Main Event am 3.1. John Jones gegen Daniel Cormier heißt da das Event. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, war der Co-Main-Event nicht Ronda Rousey gegen Kat Zingano? Richtig, der wurde aber jetzt auf 184 verschoben. Ist also der Co-Main-Event bei Chris Weidman gegen Vitor Belfort. Und ich glaube, die Überlegung dahinter ist, du brauchst einen starken Co-Main-Event, falls jemand bei Main-Event ausfällt. Und die Gefahr, dass jemand bei diesem Weidman gegen Belfort Main Event ausfällt, ist größer als die Gefahr, dass jemand bei diesem John Jones Daniel Cormier Main Event ausfällt. Du meinst, dass jemand nicht seine Lizenz bekommt, oder? Ich meine nicht unbedingt Lizenz, aber Weidman ist verletzungsanfällig. Ja, gut, das stimmt auch, ja. Ja, Belfort, da natürlich mit der Lizenz die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, er trainiert ohne Testosteron und also ohne THT, jetzt nur noch mit TNT. Und da weiß man auch nicht, wie der Körper darauf reagiert. Weißt du, das ist halt auch ein alter Mann, der plötzlich keine Drogen mehr nehmen kann. Also da könnte halt auch noch was passieren. Ja. Und bei Jones und Gustafsson sage ich schon, bei Jones und Cormier, beide haben ihre Verletzungen hinter sich gebracht und sind eigentlich nicht dafür bekannt, ständig Kämpfe abzusagen wegen Verletzungen, obwohl John Jones hat auch schon ein paar Verletzungen hinter sich. Aber ich glaube, das ist die Überlegung seitens der UFC. Wir bringen einen zweiten großen Kampf auf diese 184er Card, um sicher zu gehen, falls Weidman oder Belfort nochmal ausfallen. Außerdem Ronda Rousey nach Hollywood LA, das passt ja auch gerade. Ach, du meinst wegen der Werbekampagne? Ja, würde ich mich jetzt nicht drüber, also kann ich ach mir so, vorstellen. Ja. Ne? Und was sie kommt als großer Hollywood-Star. Ja, sie kommt ja auch aus Los Angeles, also das kommt auch nochmal dazu, richtig. Das habe ich jetzt völlig vergessen, aber das ist natürlich absolut richtig. Ronda Rousey hat natürlich da auch noch so einen kleinen Hometown-Advantage. Also doch, vielleicht hat sie auch Bock gehabt, in Los Angeles mal zu kämpfen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, warum nicht? Richtig. Und Cerrone gegen Miles Jury, also eigentlich muss das auch so eine Art Number-One-Contender-Kampf sein. Ich reite dieses Pferd jetzt heute wirklich, bis es nicht mehr aufrecht stehen kann, aber es ist so. Cerrone mit seiner unglaublichen Siegesserie, Miles Jury haben immer alle gesagt, ja, guter Kämpfer, läuft aber alles so ein bisschen unter dem Radar, aber ich behaupte mal, wenn Cerrone diesen Kampf gewinnt und es seitlich aufgeht, müsste er eigentlich dann einen Titelkampf bekommen. Ja. Miles Jury hat doch bisher alles gewonnen, was er in der UFC für die Fäuste gekriegt hat, nicht? Das ist richtig. Und er hat bei Ultimate Fighter eigentlich nicht so brilliert. Ich weiß noch, als er bei Ultimate Fighter war, da war er schon ein guter, aber ich kann nicht mehr genau, wie das war. Aber ich habe das irgendwie abgespeichert als zukünftigen Topstar in der UFC. Auch wenn er mittlerweile 15-0 ist. Also, und er hat Leute besiegt wie Takanori Gomi zuletzt, Diego Sanchez, Mike Ritchie, Ramzi Ninjim, Michael Johnson. Also das sind schon klangvolle Namen in der UFC. Also er hat es nicht leicht gehabt bis jetzt. Ja, und trotzdem ist halt irgendwie so, ja, wer ist eigentlich Miles Jury? Es wirkt so, ja. Komisch, ne? Also ich glaube schon, dass die Leute so wie ich und du, die regelmäßig die UFC verfolgen, mit dem Namen natürlich was anfangen können. Mhm. Aber der Average Joe, glaube ich, wird erstmal sagen, ja, also es wird langsam Zeit, dass er diesen großen Spot bekommt, den er jetzt ja auch bekommt im Co-Main-Event bei einer der wohl meist erwartetsten Pay-Per-Views der nächsten Monate. Und ich hätte auch Donald Cerrone gern mal in einem Titelkampf gesehen. Also das ist auch nie wieder zwiegespalten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, müssen wir mal abwarten. Aber interessanter Kampf. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Taylor Slatus gegen Tim Boach bei UFC 183 einen Kampf bekommt, aber merke ich gerade, dass mich das gar nicht so sehr interessiert. Muss man ganz ehrlich sagen. Was noch interessant ist, Anderson Silva übrigens wird die nächste Ultimate Fighter Brasilien Staffel gegen Shogun Hua coachen. Bin ich auch mal gespannt, ob die danach auch einen Kampf bekommen gegeneinander? Mhm. Macht das... Also... Ich könnte mir schon vorstellen, es gab ja mal diese Überlegung, dass Shogun eine Gewichtsklasse nach unten geht, also vom Light Heavyweight runter ins Middleweight. Mhm. Aber das schien dann vom Tisch mit dem Sieg gegen der immer als Man in Black reinkommt. Wer war denn das nochmal? Habe ich den Namen schon wieder vergessen? Mein Gott. Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Dann war das wieder vom Tisch. Also wenn die beiden dann aufeinandertreffen, ich habe mir dazu jetzt nichts durchgelesen, dann gehe ich davon aus, dass Shogun eine Gewichtsklasse nach unten geht. Und komischerweise möchte ich aber diesen Kampf gar nicht sehen. Und ich bin auch nicht so richtig heiß auf Anderson Silva und Shogun in einer Ultimate Fighter Staffel. Weiß nicht, wie es dir da geht. Nö, es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich fieber schon auf den Anderson Silva und Nick Diaz Kampf hin, das muss ich schon sagen. Da freue ich mich tierisch drauf. Aber das ist erstmal so, die beiden müssen gerade mal präsentieren, was sie noch drauf haben. Wenn das ein geiler Kampf wird, dann darf er auch gerne wieder alles coachen und überall hingehen. Aber erstmal müssen die meiner Meinung nach beweisen, ob die nicht zu sehr verrostet sind. Du, ich sag dir mal ganz ehrlich was. Ich hoffe irgendwie, dass Nick Diaz diesen Kampf gewinnt. Ich bin, was Anderson Silva angeht, bin ich irgendwie völlig durch mit diesem Thema. Ich bin jetzt ganz ehrlich, also es nach dieser Verletzung ist für mich dieses komplette Anderson Silva Superstar-Ding völlig geplatzt. Weil er ist jetzt dann 40 oder so. Ja. Oder er wird 40 und klar, wenn der Nick Diaz jetzt irgendwie in bekannter Anderson Silva-Manier weghaut, dann kann es sein, dass es bei mir wieder kribbelt. Aber Stand heute hoffe ich einfach nur auf den Upset. Das wird mit Sicherheit schwer werden für Nick Diaz, aber ich hoffe einfach nur auf den Upset und dass Anderson Silva sich dann langsam aber sicher aus der UFC verabschieden wird. Auch wenn er jetzt einen 15-Kämpfe-Vertrag unterschrieben hat, was natürlich Bullshit ist. Also er hat den Vertrag schon unterschrieben, aber der kann auch einen 600-Kampf-Vertrag unterschreiben. Was soll das bedeuten? Entweder er kann die, also es bedeutet ja letzten Endes nicht, dass er auf jeden Fall diese Kämpfe bestreiten wird. Du kannst ihn ja nicht antreten lassen, wenn er zum Beispiel dann wirklich nicht mehr kann. Warum auch immer, verletzungsbedingt oder weil er nicht mithalten kann. Also ich halte diese Ankündigung mit, dass er noch 15 Kämpfe bestreiten wird in der UFC für Bullshit. Ja, ist so ein bisschen der Punkt, man wünscht ihm, dass er den richtigen Zeitpunkt zum Absprung nicht verpasst, ne? Und der könnte eigentlich schon gewesen sein, aber vielleicht kommt er jetzt auch mit UFC 183, das kann natürlich auch sein. Das ist die Frage, wenn er da natürlich eine gute Figur macht, dann kann er uns alle eine lange Nase zeigen und sagen, ja, seht ihr, das war nämlich wirklich nur ein Zufall, dass Whiteman mich zweimal geschlagen hat. Und wir müssen dann, oder ich in dem Fall, muss dann sagen, ja, okay, er hat recht gehabt. Aber wäre das nicht trotzdem dann auch genau ein geiler Zeitpunkt zu sagen, hey, pass auf, ich habe euch gezeigt, ich würde sie immer noch alle weghauen, aber ich weiß, wie alt ich bin, das Thema ist jetzt erstmal durch für mich. Das wäre interessant, wie er darauf, also er hat ja mal gesagt, er will nicht mehr auf den Titel gehen. Er möchte sich diesen Stress nicht mehr geben. Und dann hat er vor ein paar Wochen dann gesagt, nee, er möchte auf jeden Fall nochmal gegen Chris Weidman den Titel gewinnen. Und so richtig weiß man nicht, ist jetzt sein Ziel wieder Champion zu werden oder möchte er einfach noch Superfights absolvieren? Ich muss diesen Kampf abwarten. Ich muss sehen, wie er sich da präsentiert und ich hoffe, dass es dann nicht so ein alter Opi-Ding-Kampf wird. Weißt du, also hast es ja gerade schon selber angesprochen, man möchte ihn halt nicht in dieser Chuck Liddell-Rolle sehen. Ja. Also das ist halt das, was man eigentlich vermeiden möchte. Wenn er natürlich geile Kämpfe abliefern kann, ja, dann möchte man Anderson Silva sehen, gar keine Frage. Also das. Aber der Typ hat ja alle Rechte, der kann sich echt alles erlauben. Und ich fände das echt perfekt, wenn er sagen würde, hey, pass auf, hier, Big Dia ist mal eben weggekloppt, aber für mich reicht das jetzt. Ich muss mich hier nicht mehr weiter prügeln mit euch. Ich habe genug Geld gemacht. Dann hat er, weißt du, dann ist das so den Status, den er hat, dann hat er echt auf dem höchsten Punkt. Dann hat er zwar diese komischen Niederlagen gegen Chris Weidman, und trotzdem ist er dann der Größte aller Zeiten. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der Punkt ist nur, dass ich dann wahrscheinlich denke, oh Mann, jetzt will ich aber schon noch mal sehen, wie er um den Titel kämpft. Das wäre jetzt eine geile Comeback-Story, wenn er dann im Sommer, nehmen wir mal an, Chris Weidman besiegen könnte. Weißt du, so, aber das wäre halt. Willst du denn echt den dritten Chris Weidman-Kampf dann sehen? Ja, das ist halt die Frage. Was machst du mit Anderson Silva, wenn er gegen Nick Diaz gewinnt? Ja. Also, wie es aussieht, gibt's ja dann erstmal so einen Shogun-Kampf. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht zu Ultimate Fighter Brasilien belesen, deswegen, ich habe nur gesehen, dass die beiden das coachen werden und habe mir dann gedacht, oh nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wird keine Staffel sein, die ich mir angucke. Und dann habe ich mir erst Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt bedeutet, dass die beiden auch aufeinandertreffen werden. Aber eigentlich ja schon. Das ist ja Sinn von Ultimate Fighter, dass die Trainer danach aufeinandertreffen. Mhm. Also hättest du das erste halbe Jahr schon verplant für Anderson Silva. Und es ist schwierig zu sagen. Ich meine, auf solche Kämpfe habe ich halt auch keinen Bock. Anderson Silva gegen Shogun, Jahr 2015. Also, ja, echt. Das wäre ein geiler Kampf 2007 oder 2008 gewesen. Ja, wenn es den da nicht schon gab. Ja. Nee, also dieser Kampf gegen Nick Diaz wird viele Fragezeichen oder viele Fragen beantworten, so muss man sagen. Und bis da sollte man vielleicht auch an meiner Stelle dann so ein bisschen warten, bevor man da irgendwie zu früh urteilt. Weil wie gesagt, wenn er eine geile Show bietet, dann werden alle wieder danach schreien, dass er vielleicht auch nochmal einen Titelkampf bekommt. Und ja, mal abwarten. Mhm. Hast du mitbekommen, dass er nicht mehr von Nike gesponsert wird? Ja, da habe ich was gehört und dass er irgendwie mit Adidas liebäugeln würde. Aber genau. Scheint es so, dass Nike keinen Bock mehr hat auf diese Sponsorengebühr seitens der UFC. Die müssen ja immer noch so einen relativ beträchtlichen Betrag an die UFC entrichten, um Werbung im Octagon und auf den Hosen und so weiter und so fort zu machen von den Kämpfern. Mhm. Und Nike hat sich da so ein bisschen zurückgezogen, hat gesagt, nee, da haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf auf die Scheiße. Hat sich ja auch von John Jones getrennt als Sponsor. Und Adidas scheint ja so ein bisschen mehr in diesen MMA-UFC-Markt rein zu wollen, hat schon viele Kämpfer unter Vertrag genommen. Die bekanntesten mit Sicherheit Daniel Cormier, Luke Rockhold, Robbie Lawler, genau, der ist noch mit dabei gewesen und Anderson Silva wäre natürlich noch mal gerade für den brasilianischen Markt ein richtig guter Mann, wenn man den verpflichten könnte. Ja, dann gibt's natürlich immer noch diese Gerüchte oder das, was uns im Hinterkopf jedenfalls noch rumschwört von dieser Uniform-Geschichte. Mhm. Hieß es ja auch mal, dass Adidas ganz hoch in der Gunst ist bei der UFC. Müssen wir mal abwarten. Aber ich finde es interessant, dass sich Nike da so ein bisschen aus diesem Sport raus hält mittlerweile. Eigentlich, ich meine, das ist ein richtig typischer US-amerikanischer Sport. Auch wenn Brasilien das Ursprungsland ist und die Gracies und so weiter, wissen wir selber. Aber ich glaube, am bekanntesten und am berühmtesten ist das schon noch in den USA. Mhm. Oder meinst du, Brasilien ist es bekannter? Boah, ob das, kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Ja, selbst Brasilien assoziiere ich irgendwie mit Nike. Das hat natürlich auch was mit der Nationalmannschaft da, mit der Fußballnationalmannschaft zu tun und so. Ich find's komisch, dass sie sagen, nö, da verzichten wir in Zukunft drauf. Ja. Vielleicht auch, muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht wissen die mehr als wir. Ich meine, die Geschichte war ja relativ spannend da rund um John Jones. Das war ja dieser Upset mit Daniel Cormier, als sie sich da geprügelt haben. Und kurz darauf kam das ja ans Tageslicht, dass Nike sich von ihm dann getrennt hat. Ja, wo er das so ausgelegt hat, dass sie es deswegen gemacht hätten. Ja, genau. Und auf einmal stellt man fest, vielleicht auch doch nicht nur deswegen, weil die ziehen sich aus überall raus, ja. Ja, das scheint irgendwie so ein Feld zu sein, das Nike nicht mehr beackern möchte. Was habe ich hier noch? UFC 179. Ja, vielleicht noch was Interessantes in Sachen Zahlen, nämlich die Prelim-Ratings oder Zuschauerzahlen wurden diese Woche bekannt gegeben. Und da muss man leider sagen, das war das zweitschlechteste Prelim-Rating bei Fox Sports One. Das schlechteste war bei UFC 177. Das war die Dillashaw gegen Soto. Oder hieß der Soto? Mhm, ja. Soto-Card. Da schauten 436.000 Leute zu und jetzt schauten 536.000 Leute die Prelims von UFC 179. Man muss ehrlicherweise aber auch sagen, dass die Prelims nicht stark bestückt wurden. Also, ja, aber die Kämpfe waren ja alle geil, ne? Sie waren gut, richtig, aber was war der Main Event nochmal? Das war doch hier Neil Magny gegen Duffy Duck auf Brasilianisch. So habe ich mir den Typen gemerkt. Ich habe den Namen vergessen von dem Typen. William Papolino Tino oder wie irgendwie so. Also das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Prelim-Main-Event, der viele Zuschauer an die Fernsehgeräte bindet. Also von daher muss man sich nicht wundern. Nee, aber war ja eine Decision nur und die anderen drei waren ja Finishes und das war ja dann schon mal wieder spannend zu sehen. Ja, im Gegensatz zur Maincard waren die Prelims wirklich gut. Ja. Die Maincard wurde halt gerettet mit dem tollen Main-Event, aber ansonsten war sie relativ öde. Ja, zum Vergleich vielleicht nochmal, wie gesagt, also 177 hatte 436.000 Zuschauer bei den Prelims, 179 jetzt mit 536.000 Zuschauer und 178, diese Supercard, hatte 698.000 Zuschauer bei den Prelims. Ich finde das insgesamt relativ bescheidene Zahlen. Also ich kann mich erinnern, als es noch bei Fuel und FX lief, dass man da deutlich über 1 Million eigentlich immer hatte. Vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert, aber mir war so, dass das wirklich immer zumindest dann auch an 1 Million gekratzt hat oder über 1 Million war. Also die Zahlen für die UFC auf Fox Sports One sind, glaube ich, also sie haben, glaube ich, gedacht, dass sie Ende 2014, sagen wir ja, 2014 schon mehr Zuschauer auf Fox Sports One haben, als sie jetzt dann am Ende wirklich haben. Also müssen wir mal gucken, wie das entwickelt. War doch am Anfang des Jahres, dass das Fox Sports One irgendwie neu gegründet worden ist, ne? Und dass man sich dann erstmal so gesagt hat, ja, das kommt alles noch, die Leute wissen noch nicht, wo es genau im Fernsehen zu finden ist, auf welchem Kanal es zu finden ist. Das wird sich alles noch irgendwie einspielen und irgendwie ist das doch nicht passiert. Ne? Ende August 2013 sind dann in den Start gegangen. Ja, okay. Und das weiß ich auch, dass sie sich dann immer so vorgenommen haben, ja, wir werden peu à peu mehr Zuschauer dazu gewinnen und ja, also sie waren sehr optimistisch, aber es ist definitiv nicht der Fall. Die besten Zuschauerzahlen hatten sie zum Sendestart von Fox Sports One und dann gibt's immer mal wieder so Ausreißer, die auch gute Ratings eingefahren haben. Aber insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, dass das Interesse an UFC-Events zurückgegangen ist. Also nicht, ich glaube schon, dass sie insgesamt, also wenn man alle Events zusammenzählt, natürlich mehr Zuschauer haben. Mhm. Aber wenn man es so im Durchschnitt sieht, wie viele Leute gucken ein Event, dann sind es weniger. Auch bei den Pay-Per-View-Buys kann man das nicht verleugnen, dass es deutlich weniger sind. Ob das jetzt der UFC so viel ausmacht, weil mehr Geld verdienen, werden sie auf jeden Fall trotzdem. Was habe ich sonst noch hier stehen? Ja, wenn wir schon bei 179 sind, Phil Davis hat sich die rechte Hand gebrochen. Ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie lange er ausfällt, aber es wird mit Sicherheit, ich sag mal so 2 Monate, 3 Monate werden es auf jeden Fall sein. Er wurde jetzt vorläufig auch von der, wie heißen die nochmal in Brasilien, also der Commission in Brasilien, wurde er jetzt für 6 Monate gesperrt, aber das kennt ihr ja, das ist ja immer so, wenn so eine schwerwiegende Verletzung aufgetreten ist, dass dann die Kämpfer in ihre Heimatstadt oder von mir aus in Las Vegas nochmal zu einem Arzt müssen und sich dann nachträglich röntgen lassen müssen, um dann eine genaue Suspendierung, Medical Suspension sozusagen aussprechen zu können. Und Phil Davis wird erstmal eine Weile ausfallen, aber ich denke mal, da wird jetzt auch keiner an Tränen zusammenbrechen, weil Phil Davis ist jetzt nicht der umjubelste Kämpfer. Ich glaube, da gibst du mir recht. Ja. und dann, das waren jedenfalls die News, die ich diese Woche so relevant fand, und dann sind wir schon bei dem, was uns nächste Woche so ins Haus steht. Nämlich 2 Fight Nights. Zum einen Luke Rockhold gegen Michael Bisping in Sydney. Jetzt muss ich mal gucken, wann das hier in Deutschland genau ist. Weißt du es auswendig? Nee, keine Ahnung. Okay, das, ich müsste jetzt auch nicht die Zeit zu konvertieren. Ich habe es mir mal kurz hier ausgerechnet am Taschenrechner, aber jetzt hängt sich meine Seite auf. Das ist ja. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich kein Internet mehr habe. Du hörst mich noch? Ja, ich höre dich noch. Das ist schön. Also das Ganze findet statt am Samstag früh um 1 Uhr morgens, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, 1 Uhr deutscher Zeit, beginnt die Fight Night in Sydney, der Main Event Luke Rockhold gegen Michael Bisping. Ich glaube, darauf freuen wir uns definitiv, oder Stefan? Ja, absolut. Absolut. Das ist auch wieder etwas, wo ich meine Freunde mit vor die Glotze ziehen kann, weißt du? Ja, auch wegen Luke Rockhold. Ja, klar. Hat er in Berlin bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, aber sowas von. Ja, das, er hat jetzt einen schönen Bart sich wachsen lassen. Das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist so die eine Geschichte, womit dann Pia immer hausieren geht bei ihren Freundinnen. Guck mal, UFC ist gar nicht so schlimm. Guckst du hier? Ja, aber es sieht wirklich gut aus, dieser Luke Rockhold mit Bart. Aber es ist ja wirklich so, dass ein attraktiver Mann auch durch so einen Vollbart nicht entstellt werden kann. Wobei der ein oder andere nicht so attraktive Mann wiederum durch so ein Vollbart gewinnen kann. Also es ist ganz merkwürdig, wie man es dreht und wendet. Am Ende sehen eigentlich fast alle Männer mit Vollbart besser aus. Fast alle Männer. Ja, gegen Michael Bisping, ich denke mal, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Die beiden haben, ja, was, wie soll man eigentlich sagen, eine schöne Storyline aufgebaut, um im Wrestling-Jargon zu bleiben. Ich glaube, dass die sich wirklich nicht mögen, und das Problem ist halt bei Michael Bisping kämpfen. Ich bin kein großer Michael Bisping Fan, weil sein Stil zu kämpfen, das ist nicht so dieser Knockout-Stil. Der ist halt einfach kein Typ, der dafür bekannt ist, die Leute ständig auszunocken. Auch wenn er zuletzt gegen Kong Lee mal wieder einen Knockout-Sieg verbuchen konnte, aber davor hat er, glaube ich, Ewigkeiten keinen mehr ausgenockt. Jetzt gucke ich mal schnell nach und werde bestimmt gleich sehen, ja, Moment mal, der drittletzte Kampf oder so war auch ein Knockout. Ich guck mal, ja, nee, da wurde er ausgenockt von Vitor Belfort. Also vor diesem Kong Lee-Kampf hat er Jason Mayhem Miller zuletzt ausgenockt. Das war am 12.03.2011. Nee, am 3.12. Nee, doch, am 12.03. Man muss ja die US-Datis da wieder hin und her schieben. Ja. Also ist jetzt nicht der Knockout-Artist vor dem Herrn. Und Luke Rockhold, den mag ich eigentlich. Also ich hoffe, dass der Kampf das hält, was die Fehde, möchte ich mal sagen, verspricht. Ja, das wäre geil. Absolut. Also tippen tue ich ja schon auf Luke Rockhold. Das ist ja auch wohl der Favorit. Und trotzdem, nach dem letzten Michael Bisping-Kampf hoffe ich ja schon, dass der da ebenbürtig ist und ordentlich was zeigen kann. Ja, hoffe ich auch. Und tippst du auf erste Runde? Luke Rockhold hat ja gesagt, erste Runde, schlägt er ihn K.O.? Nein, tippen tue ich auf dritte Runde. Also ich sag mal so, wenn Michael Bisping die 5 Runden durchsteht, gewinnt er den Kampf. Ich glaube, wenn es über die Distanz geht, könnte er den Kampf gewinnen, weil Luke Rockhold auch so ein bisschen vielleicht frustriert. Okay, und Michael Bisping schlägt auch viel mehr wahrscheinlich. Ne? Also er könnte dann einen größeren Output haben und das macht dann wieder Eindruck auf den Punktrichterzetteln. Ja. Aber ich denke mal, wenn es vorzeitig zu Ende geht, ist Luke Rockhold ein guter Tipp. Mit Sicherheit interessanter Kampf, auch wieder wichtig für die Division natürlich. Michael Bisping, der wohl prominenteste Kämpfer, der noch nie einen Titelkampf bekommen hat in der UFC. Ja, also auch da vielleicht sein allerletzter Anlauf. Wenn er jetzt hier gegen Luke Rockhold gewinnt, hat er mit Sicherheit wieder gute Argumente, um oben mit ein Wörtchen mitzusprechen. Hätte die UFC was dran verloren, wenn er nie einen Titelkampf hätte? Ich glaube, der Moment, als er diesen Titelkampf hätte bekommen sollen, ist schon vorbei. Also es gab mal eine Zeit, da hättest du mit Sicherheit mit so einem Michael Bisping-Titelkampf eine Menge Pay-Per-Views verkaufen können. Aber so richtig habe ich das Gefühl nicht, dass Michael Bisping jetzt noch als ernsthafter großer Gegner für zum Beispiel so einen Chris Weidman wahrgenommen wird. Ja, glaube nicht. Wahrscheinlich. Und der ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Ne? Ja, das kommt dazu. Und hat auch schon den ein oder anderen Treffer einstecken müssen. Ganz klar. Ja. Der Co-Main-Event ist mein persönlicher Main-Event. Mein Mann, El Aya Quinta, der Mann von Longo und Sarah, das ist mein Team, da bin ich sozusagen Fanboy von, trifft auf Ross Pearson. Mit Sicherheit kein leichter Kampf für El Aya Quinta. Ich habe bei jeder Niederlage von El Aya Quinta bis jetzt gedacht, das kann er doch jetzt nicht verloren haben. Er war doch eigentlich besser als sein Gegner. Mhm. Und ich habe auch so das Gefühl, dass El Aya Quinta immer besser wird und aus diesen Fehlern lernt. Und ich glaube, El Aya Quinta wird mal ein ganz, ganz großer in der UFC. Ich glaube, den müssen wir auf dem Zettel haben für die nächsten Jahre. Aber diese Leichtigkeitsfeder, die er ab und zu mal drinne hat, die darf er sich nicht mehr erlauben. Ich kann mich erinnern, es gab einen Kampf, da hat er die erste Runde dominiert und jeder dachte, die zweite Runde macht er den Typen fertig. Das war gegen Mitch Clark. Und in der zweiten Runde wurde er dann submitted von ihm. Und solche Fehler dürfen ihm nicht mehr passieren. Und auch gegen Mike Chiesa ging er als Favorit in den Kampf. Das war ja das Ultimate Fighter Finale damals. Auch da hat er sich ein bisschen ungeschickt angestellt und wurde in der ersten Runde submitted. Ich halte diesen Elia Quinter für einen der größten oder für einen der größten oder für eines der größten Talente in der UFC. Und ich hoffe, dass er Ross Pearson besiegen kann. Aber es wird ein schwerer Kampf für Elia Quinta. Ja, sehe ich genauso. Und ich bin da auch auf deiner Seite, dass der Elia Quinta, dass der ordentlich was reißen kann. Ja, es wirkt so. Und Ross Pearson, muss man dazu sagen, für ihn ist es natürlich wichtig, dass er auch gewinnt. Er hatte ja diese umstrittene Niederlage, oder eigentlich kann man das gar nicht Niederlage nennen, gegen Diego Sanchez. Danach hat Gray Maynard relativ beeindruckend besiegt. Erste Runde war Gray Maynard ziemlich überlegen. Dann kam Ross Pearson, muss man sagen. Also es ist ein schwerer Kampf für Elia Quinta, aber er muss so einen Ross Pearson besiegen können, aus meiner Sicht, um einfach auch mal wieder den nächsten Schritt dann gehen zu können. So muss man sagen. Der nächste Kampf ist Robert Whittaker gegen Clint Hester. Auch Clint Hester kennt man von Ultimate Fighter. Hat sich richtig gemacht zu einem guten UFC-Kämpfer. Da gab es ja viele, die gesagt haben, Clint Hester wird in der UFC nicht mithalten können, wird da untergehen, hat zwar einen geilen Look und ein gutes Boxing und wird aber insgesamt in der UFC dann wahrscheinlich nicht ganz oben mithalten können. Was soll man sagen? Er hat bislang alle Kämpfe gewonnen in der UFC und jetzt gegen Robert Whittaker ist es mit Sicherheit auch für ihn wieder eine Standortbestimmung. Es ist wieder richtungsweisend, wie ob er, sag ich mal, oben mit anklopfen kann. Denn man darf nicht vergessen, so ein Robert Whittaker hat es schon mit Leuten wie Stephen Thompson zum Beispiel zu tun gehabt oder auch mit Curt McGee, dem man mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität zusprechen kann. Und ja, es ist für beide, denke ich mal, ein wichtiger Kampf. Aber gefühlt glaube ich, dass Clint Hester hier den nächsten Schritt gehen wird. Und Robert Whittaker, der den Heimvorteil zwar hat, aber ich glaube, er wird ihn besiegen. Was denkst du? Das sind beides schon wieder Kämpfer, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie die zuletzt gekämpft haben. Zu weit draußen. Ja. Ja, das macht genau. Nichts. Also die Card, man muss es halt wieder so sagen, ist halt wie so eine Europa-Card, dann sehr auf den australischen Markt ausgerichtet. Ja. Deswegen ist da auch ein Whittaker mit auf der Card, ganz klar. Aber ja, für mich ein hochinteressanter logisch. Kampf. Also Hester ist jemand, den habe ich auf dem Zettel und auf den Kampf freue ich mich. Also ich finde, Main Event und Co-Main Event finde ich Hammer und danach wird es halt echt so, ist halt eine Fight Night, ne? Ja, gut. So, Palaili gegen Walt Harris, das könnte auch nochmal so ein Stinker werden. Ich meine, Palaili haben wir natürlich in Erinnerung als singenden, unterhaltsamen Kämpfer. Dann hat er seinen letzten Kampf, war das gegen Rushhold, wo er so ewig lang am Boden rumgedümpelt ist und nichts auf die Reihe gekriegt hat. Ich glaube, gegen Jared Rushhold war sein letzter Kampf, den er verloren hat dann. Bei Walt Harris wissen wir, dass der nicht ganz so unterhaltsam ist. Ist ja aus der UFC geflogen und zwei Wochen später wieder eingestellt worden, weil Palailis eigentlicher Gegner ausgefallen ist. Ganz merkwürdige Sache. Ja, es ist, glaube ich, ein geschenkter Sieg, sage ich jetzt mal. Ich weiß, man soll da schon so irgendwie das Schicksal herausfordern oder so, aber eigentlich müsste Palaili Walt Harris locker besiegen können. Also. Ja. Aber der ist ja auch abgekühlt wie sonst was. Ja, es ist diese eine Niederlage, da jetzt gegen Rushhold hat ihm schwer zugesetzt. Also er hat einen richtig schönen Hype verursacht und jetzt ist das so richtig wieder verdampft. Müssen wir mal abwarten, ob ihm das mental dann auch noch ein bisschen zugesetzt hat. Und ja, aber eigentlich Walt Harris muss er besiegen, gar keine Frage. Ja. Kommen wir schon bei den Prelims an. Jack Matthews gegen Wagner. Roger oder so, keine Ahnung, wird mit Sicherheit auch eine Art Kampf. Anthony Perosh kennt man, weil er, warte mal, jetzt sehe ich gerade was, der kämpft gegen Guto Inocente, das oder Innocence, ist ja ein Brasilianer, das war der gegen diesen Riesen da, gegen den Schwarzen, gegen den zuletzt Matt Mitrione gewonnen hat. Wie hieß denn der nochmal? Mein Gott. Weißt du, wen ich meine? Der hat beim Ultimate Fighter Finale gegen den großen Schwarzen, der da wie so ein Derek Lewis. Derek Lewis, genau. Gegen den hat er zuletzt verloren und findet dieser Kampf jetzt im Light Heavyweight statt. Genau. Also geht Guto Innocent, wie auch immer, eine Gewichtsklasse nach unten, trifft da auf Perroche, der, weil er halt Australier ist und für die UFC schon viel getan hat, diesen Kampf bekommt. Das muss Innocente gewinnen, definitiv. Also da gibt's keine zwei Meinungen. Also wenn er gegen den alten Mann Perroche da verliert, dann hat er in der UFC aus meiner Sicht nichts zu suchen. Den Andrews, auch bekannt von Ultimate Fighter, trifft auf Sam Alvey. Sam Alvey, der hat uns, glaube ich, ganz gut gefallen bei seinem Debüt. Muss ich nochmal nachgucken. Genau, da hat er gegen Tom Watson verloren, ich erinnere mich. Und das war der Typ, der wie ein Irrer die ganze Zeit nach vorne gegangen ist. Der Kampf ging über 3 Runden und er ist wirklich wie so ein Maschinengewehr, das man nicht mehr stoppen kann, das einfach vor sich hinschießt. Die ganze Zeit auf Tom Watson zugerannt und es war ein hervorragender Kampf, mega unterhaltsam. Und da habe ich mir schon gedacht, ich freue mich so sehr, wenn der wieder in Erscheinung treten wird. Und jetzt ist es endlich soweit. Er trifft auf Dylan Andrews, der bei Ultimate Fighter eine ganz gute Entwicklung gemacht hat, muss man sagen. Dann gegen Clint Hester zuletzt verloren hat. Er musste aber, oder er hat den Kampf nicht jetzt via Knockout oder Punktrichterentscheidung verloren, sondern er hat sich verletzt im Kampf, hat seitdem auch keinen Kampf mehr bestreiten können. Fast 1,5 Jahre ist er ausgefallen und kommt jetzt wieder zurück und möchte wieder angreifen. Und das wird mit Sicherheit ein dynamischer, unterhaltsamer Kampf sein, den man nicht verpassen sollte. Also das ist ein Tipp für einen möglichen Fight of the Night. Dylan Andrews gegen Sam Alvey, das könnte richtig toll werden. Ich denke mal, kannst du dich an Alvey noch erinnern? Nee, gar nicht. Super, leider, also hab ich guck das auf dem Fight Pass an, das lohnt sich. Hat sich gerade auf jeden Fall was in mir geregt, sag ich jetzt mal. Doch, das ist gut, das ist ein gutes Ding. Richie Faculik gegen Louis Smolka, also Faculik, weiß ich noch, wurde so ein bisschen verkauft als nächster großer Kämpfer aus Australien und hat dann so ein bisschen abgestunken in seinen Performances in der UFC. Er hat zwar gewonnen, jetzt muss ich mir gerade hier mal den Rekord aufrufen, ob ich nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Genau, er hat gegen seinen letzten Kampf hat er gewonnen und gegen Justin Scoggins hat er verloren, so war's. Aber hat mich bislang nicht überzeugen können. Louis Smolka hingegen hat gute Kämpfe gezeigt, hatte mal einen tollen Kampf gegen Dustin Ortiz, meine ich. Nee, gegen Alptekin Oskilic war das, genau, so war's. Das war mal ein toller Kampf, an den kann ich mich noch erinnern. Aber an und für sich ist es halt auch so ein Kampf, der auf der Karte ist, damit die Pausen nicht so lange sind, muss man so sagen. Vic Krucic gegen Chris Clemens. Also mit diesem Krucic kann ich nichts anfangen. Ich weiß halt auch, dass es ein Ultimate Fighter Kämpfer war. Chris Clemens löst was in mir aus, muss ich mal nachgucken. Hat gegen Stephen Thompson verloren. Nee. Chris Clemens kann ich nichts mit anfangen. Ist ein Kämpfer. Kann ich euch verraten. Luke Zacherich gegen Dan Kelly. Ich glaub, jetzt sind wir beim Einlasspersonal angekommen. Also die reißen einerseits die Karten ab und werden danach noch einen Kampf bestreiten. Super, aber dürfen sich dabei schon warm laufen, ne? Ja, so in der Art. Dann gibt's noch einen Bekannten, Marcus Brimage, der galt mal als großes Talent in der UFC und hieß, dass das jemand ist, der man vielleicht sogar einen Titelkampf bekommen könnte. Und ist dann relativ hart gelandet, muss man sagen, war Conor McGregors erstes Opfer, ist dann eine Gewichtsklasse nach unten gegangen ins Bantamweight. Und wenn ich das richtig sehe, kämpft er auch immer noch im Bantamweight, genau. Hat aber nach dem Conor McGregor-Kampf seinen Kampf gegen Russell Doane verloren. Und ja, also Marcus Brimage, ich gucke gerade, sehe ich das richtig, ist Marcus Brimage bei der Fight Night jetzt in Australien einen Kampf hat und dann steht jetzt hier, am 15.11. kämpft er auf der Mexiko-Card gegen Eric Perez. Das kann ja nicht sein. Nee. Vermutlich wurde da irgendwas geändert. Ja, genau. Das klingt wurde verschoben. Okay. Also dann können wir das sowieso vernachlässigen. Ja, insgesamt, ich finde die Australien-Card, da hat man schon schlechtere Karten in Australien. Ich finde sie nicht mega geil, aber wir hatten schon schlimmere Sachen aus Australien und es gibt ein paar gute Main-Events, gute Main-Card-Kämpfe, ein, zwei gute Prelim-Card-Kämpfe, also das kann man sich schon mal antun. Jetzt gucken wir mal, jetzt geht's weiter, dann einen Tag später in Brasilien, in der Nacht von Samstag auf Sonntag müsste dann wieder um 1:30 Uhr aufstehen. Denn da findet die großartige Fight Night in Uberlandia statt. Ich weiß noch nicht, ob das ein Level ist bei Super Mario oder ob es die Stadt wirklich gibt. Ja, man weiß es nicht. Da trifft Shogun Hua auf OSP, Owens Sempu und gefühlt ist das so irgendwie so ein Prelim-Main-Event. Also, ja, komisch, ne? Ja, da geht bei mir gar... Ich kann auch nicht verstehen, warum man McCall gegen Lineker nicht auf diesen Main-Event-Spot setzt. Vielleicht, weil Lineker dafür bekannt ist, dass er sein Gewicht ab und zu mal nicht einhält. Ja, genau. Vorsichtshalber schon mal. Also Stefan, ich sag dir gleich mal eins, dieser Main-Event interessiert mich überhaupt nicht. Nee, juckt mich auch null. Der Owens Pro ist doch auch irgendwie dann eine Notlösung, ne? Ja, der ist eingesprungen, richtig. Hat er nicht auch den letzten Kampf verloren? Das ist direkt schon so wieder, wie kannst du den Kampf verlieren und dann einen Main-Event-Spot bekommen? Aber genau, der hat gegen Ryan Bader gekämpft und man hat da relativ schnell gesehen, wo die Grenzen sind von OSP. Und ich glaube auch nicht, dass er gegen Shogun gewinnen kann, außer Shogun ist jetzt halt wirklich schon über diesen letzten, also dass er einfach schon drüber hinaus ist und jetzt mehr oder weniger auch so ein Opfer wird. Ja, genau. Aber stell dir mal vor, du schenkst dem Vincent Pru so eine Legende zu töten, ne? Weißt du, das ist auch Mist. Also für OSP ist es eine Riesenmöglichkeit, weil er kann natürlich danach sagen, hier Short Notice und in Brasilien. Genau. Ist ja klar, dass ich das Ding gewinne, aber wenn er gewinnt gegen Shogun, dann wird er sich natürlich groß hinstellen und sagen, ich habe die Legende Shogun besiegt. Also für ihn ist es eine gute Chance. Ja, aber viel interessierter bin ich natürlich an Ian McCall gegen John Lineker. Mhm. Definitiv würde ich behaupten, wird der Gewinner dieses Kampfes auf Demetrius Johnson treffen. Und, ja, bitte. Ja, und bei beiden ist, oder ja, sie haben ja auch so ein bisschen Beef, es ist richtig Sunder in diesem Kampf. McCall und Lineker geben sich's auf Twitter immer wieder hart, wie wir hier sagen. Und ich glaube, dieser Kampf könnte abstinken, glaube ich. Glaubst du? Der Lineker hat doch zuletzt wieder diesen Alptekin Oskilic-Kampf geliefert, nicht? Um Lineker mache ich mir gar keine Sorgen. Lineker wird versuchen, einen geilen Kampf zu liefern. Aber ich glaube, McCall ist zu schlau in diesem Kampf. Er wird einfach sich nicht diesen Schlagabtausch liefern mit Lineker. Und er hat natürlich auch den Kampf gegen, wie heißt nochmal, der Dagestani, der gedopt war, der gegen Mighty Mouse so schlecht aussah, Bagautinov. Ja. Ja, genau. Er hat sich mit Sicherheit auch diesen Bagautinov-Kampf angeguckt von John Lineker. Und da hat er relativ schnell gesehen, wie man John Lineker besiegen kann. Und Ian McCall ist ja auch nicht der schlechteste Grappler und wird, denke ich mal, da ein bisschen mehr auf sein Ground-Game setzen diesmal. Und clever boxen. Und ich glaube, der wird das Ding nach Hause schaukeln. Außer Lineker kommt einmal durch und wir wissen, was John Lineker für eine Power hat. Ja, genau. Also das, ich sehe das genauso wie du, dass er entweder John Lineker haut ihm mal einmal richtig einen rein und das Ding ist erledigt oder der Ian McCall wird ihm das relativ schlau abbringen. Ja. Ja, ich bin natürlich schon gespannt, wie der Kampf ausgeht, aber ich gehe davon aus, dass es 3 Runden Ödnis werden könnten. Hoffentlich nicht. Ja, hatten wir ja in Dublin auch. Ja, das stimmt. Der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe und dann war das so mehr so, ja, okay, gut, dass es vorbei ist. Ja, das stimmt. Wally Alves gegen Alain Jouman. Hast du Französisch gehabt? Nein. Gut, dann sagen wir Juban. Ja, sehr gut. Also diesen Kampf muss man sich angucken. Wally Alves ist, Jill Sundin hat gesagt, ein zukünftiger Champion, ist Gewinner der letzten Ultimate Fighter Brasil Staffel und hat mich da nicht nur beeindruckt, sondern weggehauen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wann kämpft der endlich wieder? Der hat ja auch am 30. Mai damals gekämpft, das war ja am selben Tag wie die Berlin Fight Night. Mhm. Und dieser Typ ist eine Maschine, ist eine Gewichtsklasse nach unten gegangen, soll da angeblich noch besser sein. Ich glaube, hier trifft's ganz gut zu, wenn man sagt Fireworks. Also Wally Alves muss man sich angucken. Ich hoffe, dass er den Hype standhält und gegen Alain Juban gewinnt. Also das ist ein Kampf. Stefan, wenn du mit dem nichts anfangen kannst, den lege ich dir ans Herz, diesen Kampf. Okay, sehr gut. Muss man sich angucken. Freue ich mich drauf. Ich tippe auf Alves, ganz klar. Was haben wir sonst noch hier? Claudio Silva gegen Leon Edwards. Auch die sind so nicht bekannt. Juliana Lima gegen Nina Ansarov. Ein Kampf im Strawweight. Also die kenne ich natürlich auch nicht. Kann ich auch nichts so sagen. Wenn du mal jemanden kennst da von denen, durch Zufall ja. irgendwie, dass die mal früher beim Lidl an der Kasse saß oder so, kannst du kurz erzählen. Ja, die kommen hier von der Ecke. Diego Rivas gegen Rodolfo Rubio. Alles klar. Caio Magalhães gegen Trevor Smith. Die beiden kennt man, nur keiner interessiert sich für die. Mhm, sehe ich genauso. Diego Lima gegen Pavel Pavlak. Also Diego Lima ist gleich schon mal ein interessanter Kämpfer. Der war nämlich bei der Ultimate Fighter Staffel Frankie Edgar gegen BJ Penn mit dabei. Mhm. Die war zwar insgesamt relativ scheiße, aber Diego Lima war der Einzige, der noch ein bisschen ja spektakuläre Kämpfe gezeigt hat. Also spektakulär ist hier das falsche Wort. Eigentlich müsste man sagen, nicht ganz einschläfernde Kämpfe, so müsste man es richtig sagen. Und hat dann das Finale verloren, ist aber ein Kämpfer, den man definitiv auf dem Zettel haben muss. Und Pavel Pavlak, der hat doch auch mal bei irgendeiner europäischen Fight Night, ach genau, der hat gegen Peter Sobota. Ja, genau. Richtig. Der war ja richtig schlecht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Diego Lima sich da überhaupt eine kurze Hose anzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er direkt irgendwie noch in einer Jeanshose den Kampf bestreitet. Schön in der Aufwärmecke noch direkt. So, mal Ding fertig jetzt hier. Ja, also. Jeanshose hat er an, kann ich mir vorstellen. Und dann auch die Kopfhörer auf, zieht er gar nicht ab. Vielleicht bestreitet er auch Zweikämpfe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Diego Lima könnte eigentlich in Sydney und in Überlandia antreten. Das wäre natürlich auch eine Hammer. Möglichkeit. Das wäre echt super. Aber ja, wir beschreien es mal nicht. Leandro Silva trifft auf Charlie Brenneman. Ja, bei Charlie Brenneman, das war, weiß ich noch, als der wieder zurück in die UFC kam, hat er sich so viel vorgenommen und alles, was er uns beschert hat, sind großartige Knockouts und zwar war er das Opfer dieser Knockouts, muss man dazu sagen, hat alles verloren in der UFC, das ist so traurig mit dem Typen, weil er ist so sympathisch, er hat natürlich in seinem ersten Run, nenne ich es jetzt mal, hat er Siege einfahren können, unter anderem gegen Rick Story. Aber ja, seitdem er wieder in der UFC ist, seit Anfang des Jahres gegen Benil Dariush verloren, gegen Danny Castillo verloren und immer großartige Knockouts, weil er halt den Wuschel da auf dem Kopf hat. Das sieht halt immer hervorragend aus. Und deswegen hoffe ich, dass uns Ähnliches blüht. Dann haben wir sonst noch Thomas Almeida gegen Tim Gorman. Tim Gorman kennen wir noch, der wollte oder hat damals, wie hieß er denn, Brian Caraway das Angebot gemacht, pass auf, wir kämpfen gegeneinander und wenn ich gewinne, kriege ich Misha Tate. Hat natürlich Brian Caraway ausgeschlagen, dieses Angebot, komisch. Tim Gorman hat seinen ersten UFC, also der... Er hat sich während der Ultimate Fighter Staffel, muss man noch dazu sagen, verletzt, hat dann trotzdem einen UFC-Kampf bekommen, hat den leider Gottes verloren gegen Mitch Gagnon und jetzt hat er sozusagen seine zweite Möglichkeit hier gegen Thomas Almeida. Keine Ahnung, der Typ ist 17-0, das ist an sich erstmal beeindruckend, aber ich habe den Namen nie gehört, bin aber gespannt, also bei so einem Rekord 17-0. Ja, wenn er hier die Kindergarten-Kids alle weggeprügelt hat, ne, du weißt ja selber. Das kann natürlich gut sein, dass es auch total langweilig war, was er bisher geleistet hat. Ja, das ist halt immer die Frage. Also gerade wenn man die Leute nicht kennt, dann müssen wir mal abwarten, was er so zu bieten hat. Aber als Einstieg in die Prelims-Card, vielleicht wollen sie auch absichtlich ja jemanden dahin packen, der ein bisschen spektakulärer ist. Wer weiß das schon. Na, ich bin gespannt, ob der Gorman wirklich so, also seinen Mund Taten folgen lassen kann. Es ist immer so albern, wenn ein Typ eine große Fresse hat und dann total versagt. Ja, das ist ja auch die Gefahr bei Conor McGregor, aber er konnte bislang immer abliefern. Von daher, ich bin gespannt, wie sich Gorman hier schlagen wird. Werde es mir mit Sicherheit angucken. Und ich werde mir auch Vajnao oder so hieß der bei Ultimate Fighter, Wagner Silva angucken, der auf Colby Covington trifft. Ja, diesen Wagner Silva kenne ich halt auch nur noch von Ultimate Fighter. Außer eben der von mir vorhin angesprochene Wally Alves, ist mir da niemand groß positiv aufgefallen, den ich jetzt als zukünftigen Titelanwärter sehen würde. Und das ist bei Wagner Silva auch nicht so. Wahrscheinlich ist das jetzt jemand, der hier seine zwei UFC-Kämpfe noch bestreiten darf und dann wieder weg vom Fenster ist. Aber gut, man guckt sich den natürlich auch an, den Kampf, weil man den Typen schon mal bei Ultimate Fighter gesehen hat. Aber ja, macht mich jetzt auch nicht heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber insgesamt, wenn man wieder diese beiden Fight Nights zusammenpacken würde, hätte man eine Bomben-Fight Night. Ja, also ich habe auch wieder gesehen, die letzten drei Kämpfe jeder Fight Night sind wieder spannend, interessant. Und dann der Rest dazu ist halt nettes Beiwerk, ne? Ja, man muss es leider Gottes so sagen. Ja, in der Hoffnung, dass da immer ein geiler Kampf bei rumkommt, ne? Das ist absolut. Es sind ganz oft dann gute Kämpfe dabei, aber es ist halt, ja, es ist halt immer so ein bisschen blöd, wenn du weißt, okay, es sind 14 Stunden Fight Nights, die uns da bevorstehen nächste Woche und mehr als die Hälfte davon musst du halt hoffen, dass es ein guter Kampf ist, weil der Ausgang des Kampfes erstmal nichts bedeutet, weil beide Kämpfer stehen meistens irgendwie nicht vom wichtigen Schritt in ihrer Karriere, also sprich, sind nicht auf dem Weg zum Titel oder so. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, sich dann zu motivieren, dadurch zu arbeiten. Meine Herangehensweise für, wenn ich das eh nicht live gucke und mir dann egal ist, ob ich gespoilert werde oder nicht, ist ja dann, dass ich mir die Bonusse, die nachher verteilt worden sind, angucke. Ja. Und dann schaue ich mir entsprechend dann die Fights an, die halt einen Bonus kassiert haben. Ja, das ist nicht also, das Dümmste. Ja, dann weißt du, okay, da ist auf jeden Fall was bei passiert und dann kannst du dir den Rest vielleicht an Zeit sparen. Ja, das ist nicht das Dümmste. Ich werde wahrscheinlich wieder alles angucken und dann enttäuscht sein bei manchen Kämpfen. Aber insgesamt, ja, gab es schon schlechtere Fight Nights. Ich kann beide großteilig empfehlen, es werden schon gute Kämpfe dabei sein. So, das war's im Endeffekt heute bei MMA Radio. Mehr habe ich nicht, was wir hier thematisieren könnten, aber wir haben auch wieder eine gute Stunde geschafft, von daher ist es in Ordnung. Nächste Woche, Stefan, machen wir natürlich auch wieder eine Ausgabe. Mal gucken, wer dann dabei ist. Ich habe ja mal das Angebot rausgehauen, wer Bock hat, kann sich gerne melden. Ich mache das aber auch gerne weiterhin mit dir, Pia, wenn sie gesund ist, und Paddy ist natürlich auch immer wieder gern gesehen hier als Gast. Ich habe auch mal noch ein paar andere Leute auf Twitter angefragt, also ich sag mal in Anführungsstrichen bekanntere Leute, bekannt ist hier aber nicht jetzt, also kann man jetzt hier nicht so sehen, dass das jetzt irgendwelche Superstars aus der UFC sind, sondern es sind Leute, die mit der UFC, mit MMA was zu tun haben und das könnte dann auch nochmal interessant werden, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, solltet ihr trotzdem noch ein Interesse entwickeln und hier bei MMA Radio mal eure Meinung zum Besten geben wollen, könnt ihr mich natürlich kontaktieren, auf Twitter, Facebook, via Mail, YouTube-Kommentar oder Kommentar auf mmaradio.de. Stefan, ich bedanke mich wirklich recht herzlich für dich, bei dir, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Na klar. Kranker Frau zu Hause ist das natürlich doppelt zu wertschätzen, ganz klar. Na, aber gerne noch. Und danke für die Einladung. Ja, absolut. Also ich habe ja gesagt damals schon, wir werden uns mit Sicherheit noch häufiger hören, weil ich natürlich schon rausgehört habe, dass Chris keinen Bock auf die UFC hat. Und da mache ich es eigentlich immer so, dass ich dann die Leute direkt ignoriere. Also wenn du mal keinen Bock mehr auf die UFC hast, dann ignoriere ich dich natürlich auch. Ist ganz klar. Völlig in Ordnung, danke. Aber ich glaube, die Gefahr besteht bei dir vorerst nicht. Nee, noch nicht. Noch bin ich heiß. Absolut. Das ist schön. Ja, dann vielen Dank und wir hören uns wieder. Jo. Tschüss. Ciao.